Allerdings vergaßen viele weiterzulesen. Dort stand nämlich auch, dass die Emissionen aus anderen Sektoren wie der Stromerzeugung und dem Transport dennoch konsequent zu verringern seien. Mit anderen Worten, Bäume und Wälder können im Klimaschutz nur einen, wenn auch wichtigen Teil der Lösung darstellen. Die Strategie? Die Strategie, wir forsten Wälder auf und verbrennen weiter fossile Energiestoffe, denn die neuen Bäume speichern das CO2 ja, funktioniert leider nicht. Und das aus verschiedenen Gründen. Konkret waren die Simulationen der ETH-Forschenden, wie andere WissenschaftlerInnen später kritisierten, stark vereinfacht und entstanden unter fragwürdigen Annahmen. Zum Beispiel verbuchte die Studie Gebiete als künftige Waldflächen, die momentan für Viehhaltung genutzt werden oder durch Siedlungen belegt sind. Generell schätzen viele ExpertInnen die klimaregulierende Wirkung von Wiederaufforstungen als wichtig, aber in ihrer Wirkung als sehr variabel ein. Die CO2-speichernden Wirkungen sind bei Urwäldern größer als bei wiederaufgeforsteten, so dass es viel vorteilhafter ist, Wälder zu erhalten, als sie an einer Stelle abzuholzen und dann andernorts wieder anzupflanzen. Schließlich wachsen Bäume langsam. Effekte stellen sich nicht unmittelbar mit der Pflanzung, sondern erst mit einiger Verzögerung ein. Und eine klimaregulierende Wirkung gibt es nur, wenn die Wälder oder zumindest das Holz langfristig erhalten bleiben. Das Beispiel demonstriert: Naturbasierte Beiträge sind als Baustein einer umfassenden Strategie unverzichtbar, aber sie sind keine Zauberformel für den Klimaschutz.